Nebel. Nebelschleier. Da brauche ich wieder stundenlang, um nach Hause zu fahren. Ja, der Herbst. Ein Herz erlischt. Die Nebel fallen und steigen. Schweigen. Schweigen. Gibt wieder viele Unfälle. Die Leute lernen es nie. Rasen und Rasen. Naja, Sache der Verkehrspolizei. Das war ein Zitat. Die letzten Zeilen eines berühmten Dichters. Ja, das habe ich begriffen. Mein letzter Assistent war Opernfan, dieser hier zitiert Gedichte. Jetzt weiß ich, was das Sprichwort bedeutet, vom Regen in die Traufe. Und? Was bedeutet es? Dass ich gestraft bin von meiner vorgesetzten Behörde, die mir die einzigen Exoten im Polizeidienst an den Hals hängt. Und ich weiß nicht, warum. Sie gelten als einfühlsam. Einfühlsamer Psychologe. Ich tue alles, um diesen Eindruck zunichte zu machen. Bei Ihnen kann man lernen, was Sache ist. Originalton der vorgesetzten Behörde. Das hat man mir auf den Weg gegeben, als ich Ihnen als Assistent zugeteilt wurde. Zugeteilt? Wie eine Notration. Mordkommission? Hallo? Hallo? Ja. Ja, wer spricht denn da bitte? Können Sie nicht... Hier ist die Mordkommission. Jetzt sagen Sie doch bitte Ihren Namen. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Also erstens, Sie melden sich nicht mit Mordkommission. Das ist hochtrabend, das haben wir nicht nötig. Sie melden sich immer nur mit Ihrem Namen. Wie war doch Ihr Name? Kurz. Also, kurz angebunden, bitte. Und kein Bitte. Quatschen Sie keine Opern. Ich meine, erzählen Sie keine Romane. Wenn sich niemand meldet, legen Sie auf. Wer war denn dran? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber Sie haben doch eine geradezu veritable Unterhaltung geführt. Ja, es war eine Frauenstimme. Sie brachte aber nur unzusammenhängendes Gestammel heraus. Jung oder alt? Eher alt. Ja. Aber... Da war noch eine Stimme im Hintergrund. Sie schien die Ältere beruhigen zu wollen. Oder irgendetwas zu erklären. Ich habe es nicht verstanden. Und die Alte kreischte, gehen Sie, gehen Sie in Christi Namen. So, als ob es der Leibhaftige wäre. Der Leibhaftige? Na ja, so hörte es sich halt an. Und dann wurde aufgelegt. Geben Sie mir meinen Mantel rüber. Aber es ist erst 5:10. Ja und, wir machen Feierabend. Stellen Sie die Kaffeemaschine ab und geben Sie den Blumen frisches Wasser. Das wird Sie bis Punkt 17 Uhr beschäftigen. Blumen? Ich weiß, die zieren sonst keine Dienststelle. Aber ich bin verheiratet und meine Frau hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ich gratuliere nachträglich. Na, keine Ursache. Soll ich nochmal? Also ich bin gerade zur Tür raus. Kurz. Ja. Ja. Ja, es ist dringend. Sehr dringend. Rede, ja. Leila. Ja. Ja. Ich komme. Nun kurz, Sie haben Ihren ersten Fall. Was ist es? Ein Priester ist tot. Ach. Möglicherweise Selbstmord. Ja? Geben Sie mir den Rest Kaffee. Ja. Wir müssen da nicht mit Blaulicht hin. Und bei Selbstmord wird sowieso der Obduktionsbericht abgewartet. Natürlich. Danke. Lektion 1. Verlass dich nie auf den Feierabend. Da. Da ist er hingeschlagen. Ich habe noch den Fall gehört. Ich wusste gleich, es ist passiert. Wo ist er? Im Nebenzimmer. Wir konnten ihn doch nicht so liegen lassen. Hier. Das ist der Besucherraum. Kann ich ihn sehen? Ach, unser lieber Herr. Schuld ist nur diese. War ein Arzt da? Aber ja. Sie sind gleich gekommen. 3 Mann hoch. Ein Notarzt und 2 Helfer. Die haben ihn auch rübergetragen. Was hat der Arzt gesagt? Dass ich Sie anrufen soll. Er wurde gleich wieder woanders hingerufen. Ich meine, hat er sich über die Todesursache geäußert? Herzschlag. Oder Gehirnschlag. Sie haben Wiederbelebungsversuche gemacht. Es war schrecklich. Sie ist eine Mörderin. Wie ist der Name des behandelnden Arztes? Hier, Er hat alles aufgeschrieben. Er meint, man muss eine Obduktion machen. Aber das lasse ich nicht zu. Unser lieber Herr, es war Mord. Mord. Setzen wir uns. Aber doch nicht hier. Pardon, gehen wir wieder rüber. Ja, gehen Sie. Ich zünde nur noch eine Kerze an. Hören Sie die Glocken? Das wäre jetzt seine Messe gewesen. Ach, ich arme Frau. Ist das sein Glas gewesen? Wie? Ach ja, ich habe es noch gar nicht abgewaschen in der Aufregung. Trank er? Wo denken Sie hin? Er hat seinen Gästen ab und zu ein Gläschen Wein angeboten. Riech mal. Cognac. Cognac der besten Sorte, wenn ich nicht irre. Also auf alle Fälle zur Untersuchung. Das zweite Glas scheint unberührt. Was machen Sie da mit dem Glas? Sehen Sie? Sie hat nichts getrunken. Bestimmt hat sie ihn vergiftet. Wen meinen Sie? Diese Ausländerin, diese Hexe. Nein. Eine Schlange. Ihren Mann hat sie auch vergiftet, in der Hochzeitsnacht. Na, das wird ja immer schöner. Schön, ja, das ist sie, soweit man das erkennen kann. Nur mal langsam, von wem reden Sie? Sie ist ja immer verschleiert. Also eine verschleierte Frau. Und sie hat Hochwürden hier besucht. Er hat sie ja zu sich gerufen, nachdem... Aber ich habe ihn gewarnt. Nachdem? Nachdem sie ihren Mann umgebracht hat, in der Hochzeitsnacht. Ja, woher wissen Sie denn, dass sie ihn umgebracht hat? Er war ein so feiner Mann, der Herr Marnolds. Und noch ganz jung. Er hat viel für die Gemeinde getan. Er wollte Priester werden. Warum muss er dann nach Indien fahren? Ja, warum ist er nach Indien gefahren? Wie, wer sind Sie denn? Das ist mein Assistent. Kurz, wie kurz und bündig. Ja, schon gut. Also, dieser Herr... Marnholz, Manfred Marnholz. Er ist nach Indien gefahren und hat von dort wohl seine Braut mitgebracht. Woher wissen Sie das? Sie sprachen von einer Ausländerin. Ich vermute mal... So ist es. Er hat sie mitgebracht. Eine Inderin. Hochwürden hat sie hier getraut. Und warum ist dieser Marnholz nach Indien gefahren? Herr Marnholz. Also, na, das tut hier nicht zur Sache. Ich lege Wert auf eine gewisse Form. Ich meine, seine Indienreise. Vermutlich ein Urlaub? Es tut sehr viel zur Sache. Er war nämlich wie ausgewechselt, hinterher. Also gut. Nein, nicht gut. Nichts ist gut und nichts wurde gut. Konnte es auch nicht. Mit all diesem Heidenkram. Wie bitte? Musste er sich denn mit Buddhismus beschäftigen? War das christlich? Nein, das hat ihm der Teufel eingegeben. Ich habe ihn gewarnt. Aber er hat nur gelacht und gesagt, ein angehender Priester muss auch andere Religionen kennen, wenn er darüber reden will. Man kann nichts verurteilen, was man nicht kennt. Das waren seine Worte. Priester konnte er nun nicht mehr werden. Jetzt liegt er auf der Matte. Auf der was? Auf der Matte. Ja, auf einer Bastmatte. Darauf hat er immer meditiert, sagt er. Und nun ist er gestorben. In der Hochzeitsnacht. Woher wissen Sie das alles so genau? Sie kam gleich aufgeregt angelaufen. Es ist ja fast gegenüber. Sehen Sie? Das graue Haus dort, zweiter Stock rechts. Hm. Ich habe dann sofort den Arzt angerufen, aber er war tot. Mein Manfred, Herzschlag. Manfred? Ich durfte ihn Manfred nennen. Also wenn diese Inderin ihn ermordet hat, meinen Sie wirklich, sie wäre gleich angelaufen gekommen, um Hilfe zu bitten? Was? Ach, die, durchtrieben wie sie ist, dabei fast noch ein Kind. Ein Kind? Ich denke, sie war verschleiert. Sie kam, um Hilfe zu erbitten. Sprach sie denn Deutsch? Oh ja, sie spricht es fließend. Eine Hexe! Verstehe ich Sie recht. Herr Marnholz ist noch gar nicht beerdigt. Da sehen Sie es. Die Ungeheuerlichkeit. Das war gestern. Und heute bittet Hochwürden die Witwe zu sich, um ihr geistlichen Zuspruch zu geben und... Ja, wir teilen Ihren Schmerz. Nur eine Frage noch. Sie waren es, die uns angerufen hat? Ja. Wir hörten aber noch eine Stimme im Hintergrund. Das war sie, die Hexe. Sie wollte etwas erklären, aber ich habe sie hinausgeworfen. Wir danken Ihnen. Schwester Gabriele. Schwester Gabriele. Sie hören noch von uns, schon wegen des Obduktionsberichts. Eindeutig vergiftet. Wir werden alles gewissenhaft untersuchen, seien Sie gewiss. Auf Wiedersehen. Eindeutig vergiftet. Entkommen. Sie haben sich gut gehalten. Das lernt man. Obwohl, es ist eine absurde Geschichte. Und natürlich soll es eine Ausländerin gewesen sein. Bekomme ich jetzt öfter zu hören. Meine Mutter war Schweizerin. Aus der italienischen Schweiz, also eigentlich Italienerin. Und mein Vater, also der Großvater, war Pole. Ausländer. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Giftmord. Das ist doch lächerlich. Leg den Gurt an. Sollten wir nicht... Ich meine, es ist ja gegenüber das graue Haus. Da. Da eben hat sich der Vorhang bewegt. War das nicht im zweiten Stock? Ja, im zweiten Stock. Noch eine trauernde Witwe. Pardon. Schwester Gabriele ist doch nicht verheiratet mit dem Priester. Wenn sie es wäre, wäre er ja kein Priester mehr. Sehr scharfsinnig. Nein, ich habe genug. Sie läuft uns nicht weg. Ein graues Haus, eine verschleierte Frau oder Kind, gewissermaßen eine Kindfrau, zwei geistliche Tote innerhalb von 24 Stunden. Schreiben Sie das mal in einem Kriminalroman und kein Mensch glaubt Ihnen. Also, einwandfrei. Herzschlag in beiden Fällen. Keine toxischen Spuren. Wir können die Akte schließen. So einfach? Ja, was wollen Sie noch? Ich meine, diese Schleierfrau oder das Schleierkind. Neugierig, was? Das geht uns nichts an. Ja, aber überlegen Sie doch mal. Hochzeitsnacht, Herzschlag, Trauerbesuch, Herzschlag. Kurz und bündig. Kurz und klein. In beiden Fällen durch eine Begegnung mit dem Schleierkind. Ja, der Marnholz kannte sie ja wohl schon länger. Die Aufregung, sanguinische Exaltation oder was, wie soll ich das nennen? Naja, beim Vollzug von... Naja, mein Gott, Sie wissen schon. Soll vorkommen. Und der Priester war alt. Ja, aber Sie müssen doch zugeben, dass dies alles sehr rätselhaft ist. Vieles ist rätselhaft. Alle ungeklärten Fälle zum Beispiel. Ich wünschte, es wäre nicht so. Können wir nicht... Ich meine, ich mache es auf eigene Faust, wenn Sie erlauben. Aus dem Schleierkind einen Besuch abstatten, kommt nicht in Frage. Und schon gar nicht allein. Dieses Kind... Ja, was reden Sie da immer von einem Kind? Eben, das möchte ich gerne herauskriegen. Wie viel Uhr ist es? 10:10. Hier ist bisher nichts los. Kommen Sie. Wohin? Ja, mache ich sonst nie. Der einfühlsame Psychologe führt seinen Assistenten an seinen ersten dunklen Fall heran. Wenn es denn einer ist. Niemand im Haus zu sein. Moment. Offenbar niemand zu Hause. Aber hast du nicht das Telefon hinter der Tür gehört? Wie viel Mal hat es geläutet? 2 Mal. Es muss jemand abgenommen haben. Vielleicht hat sich ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Das nach zweimaligen Klingeln? Ja, wenn eine erste Nachricht gespeichert ist und dann... Mach's kurz. Ist da nicht Musik? Also, ich höre nichts. Doch, sehr leise. Vielleicht aus dem Stockwerk drunter. Die Tür ist offen. Man ist zu Hause. Hallo? Hallo? Was riecht da so komisch? Hier, im Zimmer. Ja, was? Ein Räucherstäbchen. Es brennt noch. Eine merkwürdige Wohnung. Beinahe leer. Ein indisches Rollbild. Was stellt es dar? Ich glaube, Kali, die Göttin der Zerstörung. Eine Menge Bücher. Christliches, indische Mythologie. Hallo! Vielleicht ist sie gerade einkaufen. Ja. Sehen Sie? Der Anrufbeantworter blinkt. 2 Anrufe. Drücken Sie mal den Knopf. Dürfen wir das? Ja, drücken Sie schon. Ja, ich bin's, Matthias. Bitte, ich muss Sie unbedingt sehen. Kommen Sie ins Seminar. Ich muss immer an Sie denken. Es war überwältigend, so ein Gefühl, als ob Sie... Ich habe so eine Ahnung. Ich habe so viele Fragen. Ich bin ganz verwirrt. Bitte kommen Sie. Ja, hier noch einmal, Matthias, bitte. Aha. Bitte melden Sie sich. Ich glaube, das Geheimnis zu kennen. Bitte kommen Sie. Was bedeutet bedeutet das? Ja, hast du doch gehört. Aufforderung zu einem Rendezvous. Mit einer jungen Witwe. Sie haben sich schon einmal getroffen. Mindestens einmal. Matthias. Im Seminar. Bestimmt ein Student. Und was mag das für ein Geheimnis sein? Gehen wir. Warten Sie. Wir haben doch noch nicht ins Badezimmer geschaut. Ich mache Sie darauf aufmerksam, wir haben keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Na, gehen Sie schon. Ja? Gut. Aha. Ja, das wäre auch eine Bibliothek für Sie hier. Hölderlin, Krakel, Rilke. Was ist das hier auf dem Tisch? Aufgeschlagen. Aha. Platen. Was ist los? Sie sind ja kreidebleich, Mann. Was ist passiert? Da ist doch niemand. Entsetzlich. Fassen Sie sich mal. Widerlich. Hier ist doch keine Leiche in der Wanne. Reden Sie schon. Sie zittern ja. Eine Ratte. Eine Ratte. Sie ist mir in den Ärmel gelaufen. Eine Ratte? In dieser sauberen Wohnung? Es war ja keine gewöhnliche Ratte. Oh. Ja, was für eine war es denn? Sie war... Ja, mein Gott, ich habe sowas noch nie gesehen. Sie war scheußlich. Ja. Sie war schneeweiß. Aber ihre Augen... Ihre Augen? Sie hatte keine. Was? Keine Augen. Sie hatte keine Augen. Blind. Vielmehr ein weißes Membran über die Augen gezogen. Ekelhaft. Na, wo soll sie hin sein? Ist doch nicht zu sehen. Gut, gut, gut, gut. Was erzählen Sie nur? Kaffee? Hm. Zucker? Nee. Sahne? Was? Sahne. Herrgott, noch mal nein. Entschuldigung, ich kenne ja noch nicht Ihre Gewohnheiten. Soll ich die Blumen? Nein. Ich schwöre Ihnen. Also schwören Sie lieber nicht. In diesem Beruf sollte man schwören gegenüber sehr vorsichtig sein. Aber ich habe Sie gesehen. Ja, weiße Mäuse. Sie ist mir in den Ärmel gesprungen, diese Ratte. Eine weiße Ratte. Na schön. Und wo ist sie hin? Hä? Ich habe Ihnen zu Gefallen alles durchsucht. Nichts. Vielleicht ist sie zur Tür raus. Meines Erinnerns haben wir sie nicht geschlossen. Schön. Dann gucken Sie mal in den Kleinanzeigen nach. Vielleicht vermisst jemand so ein niedliches Haustier, auf das Ihre Beschreibung passt. Ja, ich habe mich bei der Universität erkundigt. Es sind da über 40.000 Studenten. Mit Fachhochschulen etc. noch mehr. Etwa zur Hälfte weiblich und männlich. Von den männlichen circa 15.000 führen etwa rund... Warten Sie mal, ich habe mir das doch notiert. Ja, 258 den Vornamen Matthias. Es ist aber ziemlich langwierig, die alle zu befragen. Na kurz, sind Sie eigentlich dämlich? Sollen wir dem Liebesleben einer jungen Witwe nachspionieren? Bin ich ein Privatdetektiv? Das hier ist eine Behörde, Menschenskind. Ja, und wenn es ein Kind ist... Liegt irgendetwas vor? Mord? Nein. Missbrauch Minderjähriger, Prostitution mit jungem exotischen Mädchen. Wollen Sie das aus dem 7. Telefonanruf herausfiltern? Großmenschlich. Was ist denn das? Was? Ihre Zeitung. Hier, im Lokalteil. Im indologischen Seminar der Universität kam es gestern zu einem tragischen Unfall. Der Student Matthias W., der kurz vor der Vollendung seiner Doktorarbeit stand, brach über seinen Büchern zusammen. Der Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Matthias. Indologisches Seminar. Ja, sie muss dort gewesen sein. Ihn getroffen haben. Und er ist tot. Zusammengebrochen, wie es heißt. Vermutlich Herzschlag. Ja, und was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach unternehmen? Ins indologische Seminar. Da sind wir gerufen worden. Also da fahren Sie mal allein hin. Ich gebe Ihnen Urlaub. Ich muss noch Akten aufarbeiten. Aber sehen Sie keine weißen Mäuse und holen Sie sich keinen Herzinfarkt. Irgendwas stimmt da nicht. Rufen Sie den Arzt an. Herzinfarkt durch Überarbeitung. Das ist gar nicht so selten, selbst bei jungen Leuten. Drei Begegnungen mit dieser mysteriösen Frau. Drei Infarkte. Geben Sie zu, dass das zu denken gibt. Spielen Sie Lotto? Nein. Es ist völlig unwahrscheinlich, 6 Richtige zu tippen. Ach, das ist doch kein Vergleich. Ja, vielleicht kein seriöser. Aber die Wahrscheinlichkeit, an Herzinfarkt zu sterben, ist gewiss um das 1000-fache größer... Als im Lotto zu gewinnen. Ja. Ja, hören Sie auf. Sie sagten, das ist mein Fall. Und ich werde ihn aufklären. Keine schlechte Einstellung, Kurz. Aber ich fürchte, naja, sagen wir mal, werden Sie erst mal so alt wie ich. Und so zynisch, wollten Sie sagen? Wollte ich das? Hauen Sie schon ab. Vielleicht haben Sie sogar recht. Aber Jugend geht mir manchmal gewaltig auf die Nerven. Sollten wir uns nicht endlich eine Geschirrspülmaschine anschaffen? Selbst bei zwei Personen. Ich kann das nicht hören, wie du dich da als fleißige Hausfrau aufführst. Die Teller klappern wie ein böser Vorwurf in meinen Ohren. Na, ich bin faul, müde und alt. Ich brauche meinen Feierabend. Und ich möchte die Opernmusik hören. Und mein früherer Assistent hat mich dazu bekehrt, wenn du es so nennen willst. Und von meinem jetzigen muss ich mich erholen. Ein wieseliger Typ. Nett, harmlos und eifrig bemüht, eine Mischung, die ich nicht ausstehen kann. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Ich wäre früher auch so gewesen. Bläuler. Kurz. Ja, ich habe gerade von Ihnen gesprochen. Nein, mit meiner Frau. Ich habe Sie als meinen hoffnungsvollsten Assistenten gelobt. Moment! Nicht so überstürzt. Ich muss auf mein Herz achten. Also, Sie haben den Arzt gesprochen. Herzschlag, ja. Wer sagte das? Die Seminaraufsicht? Was, eine schwarze Schlange? Und das im Seminar? Haben wir den Zoo benachrichtigt? Ja, kommen Sie her, wir besprechen alles Weitere. Ja, wir werden dem Schleierkind einen Besuch abstatten, ich verspreche es Ihnen. Bis gleich. Feierabend. Kommen Sie herein, die Tür ist offen. Guten Tag. Da sind Sie also. Frau Mahnholz, nehme ich an. Ich kann mich noch nicht an den Namen gewöhnen, obwohl ich offiziell verheiratet bin. Aber mein indischer Name würde Ihnen nicht viel sagen. Setzen Sie sich. Vielen Dank. Ich habe Sie schon erwartet. Möchten Sie etwas trinken? Für mich ja. Kurz? Kurzen vielleicht. Nein, doch, besser gar nichts, danke. Es ist nicht viel da. Ich bin dabei, meine Vorräte aufzubrauchen. Sie sitzen auf gepackten Koffern, wie ich sehe. Ja, ich kehre nach Indien zurück. Nach all dem Unglück. Limonade? Wasser? Hier ist noch etwas Cognac oder Lassi. Was ist das? Joghurtmilch mit Kümmel gewürzt. Oh. Ich nehme es zum Essen. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, ein Cognac. Ich bin nicht im Dienst. Nicht direkt jedenfalls. Das habe ich auch so verstanden. Ich nehme an, Sie haben keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Nein. Hatten Sie auch neulich nicht? Nein. Woher wussten Sie, dass wir da waren? Das war nicht schwer zu erraten. Im Bad war ein Glas zerbrochen. Also ein Profi hätte es zusammengekehrt. Kurz. Bitte schön. Danke. Schließen Sie Ihre Wohnung eigentlich nie ab? Wozu? Wozu? Im Allgemeinen haben die Leute Angst. Es könnte. Ich habe nie Angst. Nein? Nein. Aha. Sie sprechen fließend Deutsch, obwohl Sie Inderin sind, nicht wahr? Ich habe es in Indien gelernt. Auf einer Missionsschule katholischer Schwestern. Ah, und dort haben Sie auch Ihren Mann kennengelernt? Ja, er besuchte die Mission. Frau Mahrenholz, weshalb wir hier sind. Drei Männer sind eines plötzlichen Todes gestorben. Ihr eigener Mann, der Priester, der Sie traute, ein junger Student im indologischen Seminar. Die Ärzte konnten nur Herzversagen konstatieren. Haben Sie vielleicht irgendeine Erklärung dafür? Ja. Ja. Aber eine, die Sie nicht verstehen würden. Das Ganze ist entsetzlich. Ja, das finden wir auch. Nein, Sie geht es im Grunde nichts an. Aber mich und Indien. Also, Sie wollen uns also keine Erklärung. Und sei sie noch so subjektiv oder nur eine Vermutung oder irgendwas in der Art geben. Sehen Sie, Herr... Bläuler. Herr Bläuler, all das ist schlimm. Es ist tragisch. Ich habe geweint. Ich habe getrauert. Ich glaubte, Sie würden verstehen. Manfred, mein Mann, auch der unglückselige Priester, auch Matthias. Der Student? Ja. Sie kannten ihn also? Nur kurz. Ich sah eine große Offenheit. Ich vermutete, Sie könnten es aushalten. Sie waren intensiv und gefühlvoll. Sie waren Indien zugewandt und doch haben Sie es nicht ausgehalten. Was? Wie könnten Sie es verstehen? Ein Mann wie Sie, abgebrüht im Beruf, leidlich zynisch, allerdings mit etwas Humor. Also ich bin nicht zum Handlesen hergekommen. All das steht in Ihrem Gesicht. Sie glauben nur, was Sie sehen. Aber wenn Sie sehen würden, was... Was? Quälen Sie mich nicht. Ich reise, das muss Ihnen genügen. Frau Marenholz. Nennen Sie mich ruhig Maya. Maya. Ob Ihre Abreise so unkompliziert vonstatten gehen wird, wie Sie annehmen, will ich einmal dahingestellt sein lassen. Sie können mich nicht aufhalten. Aber wirklich nicht? Es gibt da Gesetze. Ich habe gegen keines verstoßen. Und ich habe auch nicht die Absicht, es zu tun. Sie halten sich Ratten und Schlangen. Zwei Wärter des hiesigen Zoos haben alle Räume des indologischen Seminars durchsucht. Sie waren doch im indologischen Seminar. Ja. Eine schwarze Schlange war nicht zu finden. Dennoch schwört die Seminaraufsicht, dass er eine Schlange... Sie konnten keine Schlange finden. Es war also keine da. Doch. Sie ist entwischt. Sozusagen. Das verstehe ich nicht. Eben. Ja, wo ist sie? Wieder hier in der Wohnung. Bitte. Frau Marenholz. Frau Marenholz. Exotische Tiere müssen hierzulande angemeldet werden. Abgesehen davon, dass man bestimmte Arten gar nicht mehr aus ihren Herkunftsländern ausführen darf. Ich weiß. Ja, aber ich habe eine riesige weiße Ratte. Es war ein Mungo. Ein Mungo? Ja. Ein indisches Katzentier. Weiß. Gemeinhin nicht. Aber es gibt ja... Ausnahmen. Wie sagt man? Albinos. Ja. Sind Ihnen diese Tiere abhanden gekommen? Herr Bläuler. Sind Ihnen diese Tiere abhanden gekommen? Nein, ich... Ja, wo sind sie? Sie sind... Sie sind... Beunruhigen Sie sich nicht. Sie werden nie wieder jemanden belästigen. Sie sind tot. Ja. Ja. Was hatten Sie überhaupt im indischen Seminar der Universität zu tun? Ich habe einige Sanskrit-Texte studiert. Sie können Sanskrit? Ja. Aber das ist doch eine ausgestorbene Sprache. Nun ja. Wie das Lateinische. Aber mein Vater ist Brahmane. Er hat es mich gelehrt. Es ist die heilige Sprache der Brahmanen. Ja, und in diesem Seminar haben Sie auch den Studenten Matthias Weißmüller kennengelernt. Er sah, dass ich diese Texte studierte. Er fragte mich etwas und ich antwortete ihm. Sie haben ihm Ihre Telefonnummer gegeben. Ja. Ach, er war so begeistert. Ich verstand etwas von seiner Arbeit über indische Mythologie. Ich sprach Deutsch, ich war exotisch in diesem gelben Sari. Ja, also er ist voll auf Sie abgefahren, wie man so sagt. Wie? Ja, also er war sehr beeindruckt von Ihnen. So klang es wenigstens auf dem Anrufbeantworter. Sie haben ihn abgehört? Bitte, ich kann mir Ihr Verhalten nicht erklären. Ich kann es nicht dulden. Es geht mir schlecht. Mein Mann. Diese beiden Männer. Der Priester und Matthias. Ich kann nicht mehr. Sie hätten verstehen müssen. Sie hätten verstehen können. Bitte. Ich kann nicht mehr. Bitte gehen Sie. Es tut mir sehr leid. Ach, es tut Ihnen nicht leid. Braucht es ja auch nicht. Es geht Sie nichts an. Aber ich vertraute den Verstorbenen, ihren spirituellen Fähigkeiten, ihrem sechsten Sinn, wenn Sie so wollen. Sie waren doch schon offen. Offen? Ja, für... Nein. Ich muss es verschließen. Es bringt nur Unglück. Ich kann nicht mehr. Handelt es sich um das Geheimnis, wovon Matthias Weißmüller sprach? Wenn es eins wäre. In Indien weiß man davon, aber hier... Hier? Ich glaubte, sie wären weit genug. Manfred, Matthias, Hochwürden. Aber sie haben es nicht ausgehalten. Es hat sie umgebracht. Gefällt wie ein Blitz. Und ich bin schuld daran. Schuld? Ich bin wohl noch zu jung, konnte meine Fähigkeit noch nicht richtig einschätzen. Aber sie haben sie herausgefordert. Sie wollten es. Es hat sie zerrissen. Sie müssen das erklären. Nein. Sie wollen es nicht. Ich kann es nicht. Ohne Sie selbst auch... Was? Ins Unglück zu stürzen, Sie beide. Nun, Frau Mahnholz. Na ja... Wir wollen Sie nicht weiter belästigen. Es tut mir leid, auch wenn Sie mir das nicht glauben wollen. Ich habe nur eine Bitte. Verschieben Sie Ihre Abreise noch ein wenig. Wir müssen die toxikologische Untersuchung dieses Studenten Matthias Weißmüller abwarten. Vielleicht war es ein Schlangenbiss. Vielen Dank für den Kognak. Ach, sagen Sie, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 16. 16 Jahre und schon verheiratet. In Indien keine Seltenheit. Mag sein. Gehen Sie immer so verschleiert herum? Ich bin in Trauer. Ah, richtig. Würde es Ihnen etwas ausmachen, den Schleier ein wenig zu lüften? Es ist seltsam, mit jemandem gesprochen zu haben, ohne ihm ins Gesicht sehen zu können. Es ist nicht möglich. Ah, nicht möglich. Nur, ich will nicht darauf bestehen. Mit Ihrem Pass ist alles in Ordnung? Ja. Kann ich mal sehen? Hier ist er. Danke. Ah ja, ein Flugschein liegt ja auch schon im Pass. Alles parat. Aber wie gesagt, wir müssen die Untersuchung abwarten. Es kann sein, dass ich das Ergebnis schon morgen habe. Sonst müsste ich Sie bitten, den Flug umzubuchen. Ich rufe Sie an. Wiedersehen. Wiedersehen. Zwei Bier, bitte. Wollen Sie das Haus von dieser Maya von hier aus beobachten? Nein, dies ist einfach die nächste Kneipe. Der Cognac war scheußlich. Ich brauche jetzt mein Bier. Was halten Sie von all dem? Na, was halten Sie denn davon? Das Mädchen redet um irgendetwas herum. Mädchen? Sie ist 16. Kurz, es ist Wasser auf die Mühlen ihrer Geheimnissucht. Ich habe das Passbild gesehen. Das Passbild dieser Maya? Ja. Und? Nicht so schnell. Kurz, was halten Sie von Ihrer Stimme? Eine schöne Stimme. Ja. Alter? Ich halte Sie für eine junge Stimme. Ich auch. Worauf wollen Sie hinaus? Danke. Prost. Das Geburtsdatum in dem Pass ist nicht angegeben. Unknown. Unbekannt. Gut. Kommt vor. Bei weisen Kindern der dritten Welt. Ihr Vater ist Brahmane. Kann sie an Kindesstatt angenommen haben. Unwahrscheinlich, aber möglich. Aber das Passbild. Das Passbild? Wie soll ich mich ausdrücken? Das ist kein junges Mädchen. Oder doch ein junges Mädchen, aber doch eine Frau. Kurz bin ich blödsinnig. Es war ein einfaches Farbfoto und dieses Gesicht... Also ich habe schon einige schöne Frauen in meinem Leben gesehen, glauben Sie mir, aber dieses, das ganze Gesicht schien zu leuchten. Und das Foto schien zu leuchten. Aber die Augen... Was war mit Ihren Augen? Nicht. Geschlossen. Blind. Haben Sie schon einmal ein Passfoto einer Person mit geschlossenen Augen gesehen? Auch Blinde halten ja die Augen offen. Eine Augenkrankheit. Ja, möglich, aber... Wie kann eine Blinde so perfekt Cognac einschenken? Flasche und Glas ohne Zögern, finden, nichts verschütten. Gewohnheit? Also in einem Haushalt, den sie erst seit kurzem kennt, so perfekt packen. Zwei der Koffer waren noch offen. Gewissenhafte Ordnung und dieses Gesicht. Er hatte Ähnlichkeit mit... Ja, womit? Mit wem? Es war unglaublich schön, aber auch erschreckend. bedeutet das? Sie sind in Mayas Haus gerannt. Komm! Nun? Der Notarzt sagt Herzstillstand. Wie konnte das passieren? Na, manchmal geht so etwas sehr schnell. Und Wiederbelebungsversuche? Sie haben alles getan. Wer hat den Notarzt gerufen? Es war eine Frauenstimme. Wie alt? Der Auftrag kam von der Zentrale über Funktelefon. Man sagte nur, Anruf einer Frau mit Angabe der Adresse, Name, Wohnung. Aber der Schleier ist ein wenig verrutscht. Haben Sie Ihr Gesicht gesehen? Darf ich? Also sehen Sie nur. Oh, mein Gott, das ist ja eine uralte Frau. Trinken Sie Ihr Bier aus. Verstehen Sie das? So schnell bin ich noch nie aus einer Kneipe raus und wieder rein. Einen kurzen? Ja. Zwei Korn. Dieses Gesicht. Oh. Pockennarben. Kommen bei uns nicht mehr vor, wohl aber in der dritten Welt. Wie verwüstet. Und die Augen. Das ist grauer Stahl im Stadion. Verstehen Sie das? Es ist eine andere Person. Aber wer? Muss ich in der Wohnung aufgehalten haben. Bei unserem ersten Besuch war sie jedenfalls nicht da. Wir müssen das Schleierkind finden. Aus dem Haus gegangen ist es nicht. Hätten wir ja gesehen, ob diese entsetzliche Alte die Mutter ist. Zumindest hatte sie ganz ähnliche Kleider an. Sogar einen Schleier. Wir müssen das Schleierkind finden. Sie ist das Zentrum, der Schlüssel für all diese Geheimnisse. Ich gebe gleich eine Suchmeldung raus. Kaffee? Kaffee. Nichts. Nichts. Aus dem Haus hätte sie übrigens doch unbemerkt entkommen können. Es hat einen Hinterausgang. Aber wo hält ein so auffälliges Wesen sich versteckt? Flughafen? Bahnhof? Busbahnhof? Keine Spur. Aber was verfolgen wir überhaupt? Es gibt nach wie vor kein Verbrechen, keine Entführung, nicht. Heute Morgen der Bericht über Matthias Weißmüller. Herzversagen. Keine nachweisbaren Toxine. Von Schlangengift keine Spur. Dreimal Herzversagen. Viermal mit der grässlichen Alten. War Marenholz vermögend? Der Kontoendstand weist ein Plus von 348 Mark und 16 Pfennig aus. Das Begräbnis zahlt zum Teil die Kirche. Wir sollten die Akte schließen. Wir haben doch noch gar keine angelegt. Ich passe. Koronarinsuffizienz. Herztod infolge starker Erregung, Schreck, Bestürzung. Es ist unbefriedigend in der zeitlichen Häufung bei einem eng begrenzten Personenkreis. Aber was soll man machen? Wer ist diese Alte? Bläuler. Was? Ja, aber da sind wir doch nicht zuständig. Hä? Der Kerl muss doch besoffen sein. Was ist es überhaupt für ein Unternehmen? Ich glaube, kein Wort. Was? Ja, ich komme. Was ist? Ein Bestattungsunternehmer. Ein Sargfahrer hat eine Leiche verloren. Eine verschleierte Leiche in einem gelben Sari. Also, was ist man? Ja, kommen Sie nicht ins Stottern, hübsch der Reihe nach. Ich verstehe ja Ihre Aufregung. Also, Sie sind... Ja, ich bin... Eine kurze Pause wird man doch mal machen dürfen. Selbstverständlich. Eigentlich wollte ich bloß mal austreten. Werde ich nun gekündigt? Weiter. Also, das ist mir noch nie passiert und... Und wir sind ein seriöses Unternehmen. Sie sind ausgestiegen und haben Ihr Sargauto am Bordstein geparkt. Den Bestattungswagen, ja. Vorschriftsmäßig. Ja, und dann? Dann habe ich... Gehört es wirklich hierher? Also ich will den ganzen Vorgang wissen. Bin hinter eine Hauswand. Ich musste mich erleichtern. Kommt ja vor, nicht? Außerdem ist da so ein Bütchen. Was? Eine Imbissbude. Die Dame da drin kenne ich. Oh. Ja, ich habe mir Pommes bestellt und ein halbes Hähnchen. Haben Sie dabei Ihren Wagen im Auge behalten? Das Auge hatte ich mir auf die Dame geworfen. Und dann? Da habe ich bezahlt. Wie viel Zeit haben Sie in der Bude verbracht? Nicht mehr als eine Viertelstunde, denke ich mal. Ja, was haben Sie nun bemerkt, als Sie herauskamen? Also, ich komme heraus und denke, ist da nicht die Tür offen? Also hinten, wo man den Sarg reinschiebt. Ja. Ich gehe herum und tatsächlich, dabei hat die sie doch fest verschlossen. Und dann? Ich wundere mich noch und will sie wieder schließen, da sehe ich, also das ist schier unmöglich. Na nun? Der Sarg ist offen. Offen? Der Deckel vom Sarg verrutscht, der ganze Sarg halb offen. Und dann? Ja, der Schreck fährt mir in alle Glieder. Und Sie wollten den Sarg wieder schließen? Musste ich ja. Hätte ja ein mächtiges Geklapper gegeben, wenn der Deckel beim Fahren hin und her rutscht oder mir in der Kurve gegens Fenster fliegt. Oh mein Gott, nochmal. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch gesagt. Und dann plötzlich... Plötzlich? Schrecklich. Der reinste Horror. Also ehrlich, bitte, keine Nachricht an die Presse. Hat mir mein Chef eingeschärft, sonst sind wir ruiniert. Ach, ich werde bestimmt gekündigt. Also kommen Sie mal zum Wesentlichen. Also, aus dem Sarg, da krabbelt es heraus. Wie ein Gespenst. Was? Ein Tier. Was für ein Tier? Eine Spinne. Riesig. Mit Haaren. Eine Vogelspinne? Vogelspinne? Gibt's die? Also riesig, mit Haaren. Und wie haben Sie reagiert? Ich habe geschrien. Das Vieh kriecht direkt auf mich zu. Emmy hat noch gerufen, was ist? Emmy? Die Dame aus der Bude. Ich bin zu ihr reingelaufen. Sie hat gesagt, Karl, was hast du? Bist da weiß wie ein Handtuch. Was ist passiert? Ich konnte erst mal gar nicht reden. Ich habe nur auf den Wagen gezeigt. Wir sind dann beide hingegangen. Sie hat mich noch gestützt. Die Tür war noch offen und der Sarg... Der Sarg? Der Sarg? War leer. Und die Spinne? Weg. Verschwunden. Wohl in die Kanalisation gekrochen. Und das alles sollen wir Ihnen glauben? Ich glaub's ja selbst nicht. Aber sehen Sie, draußen auf dem Hof steht der Wagen mit dem Sarg drin. Und der Sarg ist leer. Wie viel Uhr ist es? 12.50 Uhr. Zum Flugplatz. Zum Flugplatz? In dem Pass von der Maya Mahnholz lag doch ein Flugschein, wenn du dich erinnerst. Flug 607 mit der British Airways nach Bombay via Frankfurt. 15.10 Uhr, habe ich mir gemerkt. Meinen Sie? Ich meine gar nichts. Aber ich nehme jetzt die nächste Maschine in den Süden. Urlaub. Melden Sie mich als verschollen. Im Ernst? Nein. Aber kann man ernst bleiben, wenn einem solche Geschichten aufgetischt werden? Ratten, Schlangen, Spinnen? Bin ich Kriminalbeamter oder Zoologe? Und wer soll die Leiche geraubt haben? Wenn überhaupt? Mit welchem Motiv? Das Schleierkind. Ja, wie? Wozu? Mit wem? Sein toter Körper ist schwer. Und wo ist dann die Leiche? Ich sehne mich geradezu nach einem ganz gewöhnlichen, hausbackenen Mord. Da, auf der Anzeigentafel. 15.10 Uhr, Frankfurt, Gate 9. Schauen wir auf alle Fälle die Passagierliste durch. Dort, ein gelber Sari. Wo? Da hinten, die Frau, am Arm von dem Mann mit dem Turban. Sie wollen durch die Sperre. Komm! Ihre Ausweise, bitte. Your passports, please. Thank you. Könnten Sie bitte den Schleier... excuse me, please. Alles in Ordnung. Sie lassen Sie gehen? Was haben Sie? Sie sind ja ganz blass geworden. Gehen wir kurz. Kaffee? Kaffee. Nichts? Nichts. Nebel. Duster. Ich würde gern noch mal auf den Fall Maja Marenholz zurückkommen. Abgeschlossen. Wirklich? Die Frau existiert gar nicht. Hören Sie mal. Nur irgendwelche Vexierbilder. Vielleicht kein schlechter Vergleich. Ein Kind, eine Frau, eine pockennarbige, blind. Und dann auf dem Flugplatz. Am Arm dieses Inders. Eines Brahmanen. Ja, möglich. Und Sie haben mir nicht erzählt, was Sie gesehen haben. Sie haben dieser Frau doch ins Gesicht geschaut. Und, entschuldigen Sie, aber mir schien, Sie wurden blass. Was haben Sie gesehen? Eine Leiche. Eine Leiche? Ja, die Leiche. Sie meinen doch nicht... Pockennarben, keine Augen, nur das Weiße. Endstadium grauer Star. Ein Zombie. Sie lebte. Sie haben recht, Kurz. Ich bin blass geworden. Ich habe sogar eine Gänsehaut bekommen. Ich war auf dem Rückweg sehr schweigsam, wie Sie wissen. Und ich habe zu Hause eine halbe Flasche Whisky ausgetrunken. Kurz, dieses Mädchen hatte recht. Ich glaube nur, was ich sehe. Und dann dies. Ich kann es mir nicht erklären. Und der Pass? Keine Beanstandung. Oder er müsste ein Meisterwerk der Fälschung sein. Ich verstehe was davon. Ich habe mal mit Fälschungen zu tun gehabt. Der Name? Habe ich vergessen, mein indischer Name. Nur der Vorname stimmte, merkwürdigerweise. Maja. Ja. Ich war übrigens noch ein paar Mal im indologischen Seminar. Ah ja? Ja, und ich habe gelesen über indische Mythologie und Religion. Ja, Sie sollten sich lieber mit der Kriminalitätsstatistik befassen. Ich habe die Erklärung. Das Geheimnis. Haben Sie die schwarze Schlange hinter den Büchern aufgestöbert, den Mungo eingefangen? Die Spinne im Wegglas, ein verschleiertes Kind in einem Bordell aufgetrieben? Sie alle sind ein und dasselbe. Haben Sie je vom Schleier der Maya gehört? Nur mal was vom Tanz der sieben Schleier, aber das gehört wohl ins Opernfach. Salome, wenn ich mich recht erinnere. Der Schleier der Maya, das bedeutet so viel wie die Natur selbst. Der Kosmos aller Erscheinungen. Maya, sie bringt alles Lebendige hervor, alle Formen, und vermag sich selbst in jede Form zu verwandeln. Schön. Und? Ja, verstehen Sie nicht. Maya, das Schleierkind, der weiße Mungo, die schwarze Schlange, die Vogelspinne, die Pockennarbige. Sie alle sind ein und dieselbe Person. Blitzschnelle Verwandlungen, Erscheinungsformen der Göttin selbst. Und die ist ausgerechnet blind, was? Ja, wie Sie. Denn wer den Schleier der Maya blickt, stirbt eines sofortigen Todes. So heißt es. Auch ihre Blindheit war ein Vorhang. Hätte sie die Augen geöffnet. Bläuler? Ja. Ja, wir kommen. Machen Sie sich fertig. Geben Sie mir meinen Mantel. Ja, hätte sie die Augen geöffnet? Wer die Schönheit angeschaut mit den Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben. Was ist denn das nun wieder? Erinnern Sie sich an das aufgeschlagene Buch in der Wohnung? Platen, ein deutscher Dichter. Sie wollte uns ein Zeichen geben, einen Hinweis. Ja, und die Herztoten? Sie wollten unbedingt in ihre Augen schauen. Und sie haben in ihre Augen geschaut. Sie hörten Das Schleierkind, ein Hörspiel von Eike Gallwitz. Die Personen und ihre Darsteller waren Bläuler, Kommissar Peter Rühring, Kurz, sein Assistent Benjamin Reding, Maja Marenholz, Susanna Fernandes Ginebra, Schwester Gabriele, Haushälterin Helga Grimme, Stimme von Matthias, Matthias Hase, Sargfahrer Gottfried Breitfuß, Ton und Technik Klaus Hönes und Ulrike Koch, Assistenz Maria Omer, Regie Andreas Weber-Schäfer.